Abschnitt 7 aus David Copperfield von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 2. Von Zeit zu Zeit war davon die Rede gewesen, mich in eine Pensionsschule zu schicken. Mr. und Miss Murdstone hatten den Gedanken angeregt und meine Mutter hatte natürlich beigestimmt. Die Sache kam jedoch für jetzt noch nicht zum Abschluss. Mittlerweile hatte ich Lehrstunden zu Hause. Werde ich jemals diese Lehrstunden vergessen? Nominell führte meine Mutter die Aufsicht, aber tatsächlich Mr. Murdstone und seine Schwester, die immer anwesend waren und dabei eine günstige Gelegenheit fanden, meiner Mutter Unterricht in der Festigkeit zu geben, die uns das Leben vergiftete. Ich glaube, man behielt mich bloß deshalb zu Hause. Ich hatte gut und willig gelernt, als meine Mutter und ich noch allein miteinander lebten. Ich kann mich noch schwach erinnern, wie ich auf ihrem Schoß das Alphabet lernte. Heute noch, wenn ich die fetten schwarzen Buchstaben im ABC-Buch ansehe, tritt mir die verwirrende Neuheit ihrer Gestalt und die behäbige Gemütlichkeit des O und des Q und des S ganz so vor Augen wie damals. Aber sie erinnern mich an kein Gefühl des Widerwillens oder der Abneigung. Im Gegenteil ist es mir, als ob ich auf einem Blumenpfade bis zum Krokodilenbuche gewandert wäre und als ob mich die sanfte Weise und Stimme meiner Mutter auf dem ganzen Wege gestärkt hätte. Aber die feierlichen Lektionen, die nach diesen kamen, treten vor mich als der Tod meines Seelenfriedens und als eine tägliche jämmerliche Plage und als ein tägliches Elend. Sie waren sehr lang, sehr zahlreich, sehr schwer, einige vollkommen unverständlich für mich, und sie verblüfften mich meistens ebenso sehr wie wahrscheinlich meine Mutter. Ich will einmal aus meiner Erinnerung einen Morgen durchgehen. Ich trete nach dem Frühstück mit meinen Büchern, einem Schreibebuche und einer Schiefertafel in die Wohnstube. Meine Mutter sitzt an ihrem Schreibtisch, aber nicht halb so wachsam als Mr. Murdstone in seinem Lehnstuhle am Fenster, obgleich er vorgibt, ein Buch zu lesen, oder als Miss Murdstone, die nicht weit von meiner Mutter sitzt und Stahlperlen aufreiht. Der bloße Anblick der beiden macht einen solchen Eindruck auf mich, dass ich merke, wie die Worte, die ich mir mit so unendlicher Mühe eingeprägt habe, alle wegschlüpfen und ich nicht weiß, wohin sie gehen. Ich möchte übrigens wissen, wohin sie eigentlich gehen. Ich reiche das erste Buch meiner Mutter hin. Vielleicht ist es eine Grammatik, vielleicht ein Geschichtsbuch. Wie ein Ertrinkender werfe ich noch einen letzten Blick auf die Seite, während ich ihr das Buch hingebe und fange an, im Sturmschritt herzusagen, um fertig zu werden, solange ich es noch frisch im Gedächtnis habe. Ich stocke bei einem Wort. Mr. Murdstone blickt auf. Ich stocke bei einem anderen Wort. Miss Murdstone blickt auf. Ich werde rot, werfe ein halbes Dutzend Worte verwirrt untereinander und verstumme. Ich glaube, meine Mutter würde mir das Buch zeigen, wenn sie es wagte, aber sie wagt es nicht und sagt sanft: »Aber Davy, Davy!« »Clara«, sagt Mr. Murdstone, »sei fest mit dem Knaben. Sage nicht Davy, Davy, das ist kindisch. Er kann seine Lektion oder er kann sie nicht.« »Er kann sie nicht«, fängt Miss Murdstone mit grauen, einflößendem Nachdruck an. »Ich fürchte wirklich, er kann sie nicht«, sagt meine Mutter. »Nun dann, Clara«, erwidert Miss Murdstone, »solltest du ihm das Buch zurückgeben und ihm das sagen.« »Ja, gewiss«, sagt meine Mutter, »das wollte ich tun, liebe Jane. Nun, Davy, versuche es noch einmal und mache es gut.« Ich gehorche dem ersten Teile der Aufforderung und versuche es noch einmal, aber mit dem zweiten Teile bin ich nicht so glücklich, denn ich mache es sehr schlecht. Ich bleibe stecken, ehe ich so weit komme wie vorhin, an einer Stelle, die ich vorhin recht gut wusste, und halte inne, um mich zu besinnen. Aber ich kann nicht an die Lektion denken. Ich denke an die Anzahl der Ellenspitzengrund in Miss Murdstones Mütze oder an den Preis von Mr. Murdstones Schlafrock oder an eine ähnliche lächerliche Geschichte, die mich gar nichts angeht. Mr. Murdstone macht eine ungeduldige Bewegung, die ich schon lange erwartet habe. Miss Murdstone tut dasselbe. Meine Mutter sieht sie unterwürfig an, macht das Buch zu und legt es beiseite, als einen Rückstand, der nachgeholt werden muss, wenn die anderen Arbeiten verrichtet sind. Bald liegt ein ganzer Haufe dieser Rückstände da und er wächst wie ein rollender Schneeballen. Je größer er wird, desto schwerer wird mir das Lernen. Es ist ein so hoffnungsloser Fall und ich fühle, dass ich in einem so tiefen Sumpfe des Unsinns warte, dass ich jeden Gedanken wieder herauszukommen aufgebe und mein Schicksal ruhig über mich ergehen lasse. Die verzweifelnde Miene, mit der meine Mutter mich ansieht und ich meine Mutter, während ich in der vergessenen Lektion herumstolpere, ist wirklich trübselig. Aber die Hauptsache kommt, wenn meine Mutter, die sich für unbeobachtet hält, mir das Stichwort durch eine Bewegung der Lippen zu verraten versucht. Alsdann sagt Miss Murdstone, die bloß darauf gewartet hat, mit einer tiefen, warnenden Stimme: »Clara!« Meine Mutter fährt zusammen, errötet und lächelt verlegen. Mr. Murdstone steht von seinem Stuhle auf, nimmt das Buch, wirft es mir an den Kopf oder schlägt es mir um die Ohren und schiebt mich mit den Schultern zur Türe hinaus. Selbst wenn die Lektion vorüber ist, kommt noch das Schlimmste in Gestalt eines entsetzlichen Rechenexempels. Das ist für mich erfunden und ich muss es Mr. Murdstone hersagen. Es fängt an: »Wenn ich zu einem Käsehändler gehe und 5000 Doppel-Gloucester-Käse zu 4½ Pence das Stücke gegen Bar kaufe«, und so weiter. Ich sehe schon, wie sich Miss Murdstone im Geheimen freut. Bis Mittag brüllte ich über diese Käse, ohne zu einem Resultat zu kommen, und wenn ich dann durch das Abwischen der schieferbeschmutzten Finger an dem schweißtriefenden Gesicht einen Mulatten aus mir gemacht habe, so bekomme ich einen Schnitt Brot ohne Butter, der mich mit den Käsen sättigen soll, und bin für den Abend in Ungnade gefallen. In dieser weit entlegenen Zeit scheint es mir, als ob meine unseligen Studien stets diesen Verlauf genommen hätten. Ich wäre recht gut fortgekommen ohne die Murdstones, aber der Einfluss der Murdstones auf mich war wie der Zauber, den zwei Schlangen auf einen armen kleinen Vogel ausüben. Selbst wenn ich ziemlich glücklich durch die Morgenarbeiten kam, hatte ich nicht viel mehr gewonnen als das Mittagessen. Denn Miss Murdstone konnte mich nie unbeschäftigt sehen, und wenn ich unbesonnenerweise einmal tat, als ob ich nichts zu tun hätte, so rief sie gewiss: »Liebe Clara, es ist nichts besser als arbeiten. Gib deinem Knaben etwas auf«, was zur Folge hatte, dass ich durch die Vermittlung Miss Murdstones sofort eine neue Arbeit erhielt. Von Zerstreuungen oder Spielen mit anderen Kindern meines Alters war kaum die Rede, denn dem düsteren Puritanismus der Murdstones erschienen alle Kinder als eine Brut kleiner Vipern, obgleich einmal ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt wurde, die einander ansteckten. Die natürliche Folge dieser Behandlungsweise, die vielleicht ein halbes Jahr dauerte, war, dass ich ein Kind von schweren Begriffen und von mürrischer und verstockter Gemütsart wurde. Was nicht wenig dazu beitrug, war das Gefühl, dass ich mich täglich mehr meiner Mutter entfremdete. Ich glaube, ohne einen glücklichen Umstand wäre ich fast blödsinnig geworden. Es war dies folgender: Mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung in einem Zimmerchen neben meiner Schlafstube hinterlassen, zu der ich Zutritt hatte und um die sich niemand kümmerte als ich. Zu diesem gesegneten kleinen Stübchen kamen Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, der Vicar von Wakefield, Don Quixote, Gil Blas und Robinson Crusoe. Eine herrliche Schau, um mir Gesellschaft zu leisten. Sie erhielten meine Fantasie und meine Hoffnungen auf etwas jenseits dieses Ortes und dieser Zeit lebendig. Sie und Tausend und eine Nacht und die persischen Märchen und taten mir keinen Schaden, denn das Unreine, das in einigen war, war für mich nicht da. Ich wusste nichts davon. Ich muss mich jetzt wirklich wundern, wie ich in meiner Plackerei über unlösbare Aufgaben noch Zeit fand, diese Bücher zu lesen. Es kommt mir wunderbar vor, wie es für mich in meinem kleinen Leiden, es waren für mich sehr schwere Leiden, ein Trost war, wenn ich die Rollen meiner Lieblingscharaktere in diesen Geschichten übernahm und Mr. und Miss Murdstone die Rollen von Schlechten übertrug. Ich bin Tom Jones, als Kind ein harmloses Wesen, eine ganze Woche lang gewesen. Die Rolle Roderick Randoms, wie er mir erschien, habe ich einen Monat lang gespielt. Einen wahren Heißhunger hatte ich auf ein paar Bände Reisebeschreibungen in diesem Bücherschrank, und tagelang bin ich oben in der mir freien Region des Hauses herumgestrichen, bewaffnet mit dem Mittelstück eines Stiefelleistens, kein geringerer Mann als Kapitän so und so von der königlich englischen Marine, der mit einem Angriff der Wilden bedroht ist und sein Leben so teuer als möglich verkaufen will. Der Kapitän verlor nichts von seiner Würde, wenn ihm auch die lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde. Mir tat es Eintrag, aber der Kapitän blieb Kapitän und ein Held, trotz aller Grammatiken aller lebenden und toten Sprachen. Das war mein einziger und beständiger Trost. Wenn ich daran denke, tritt mir immer ein Sommerabend vor Augen, wo die Kinder draußen auf dem Kirchhofe spielten und ich auf dem Bette saß und las, als ob es das Leben gelte. Jede Scheune in der Nachbarschaft, jeder Stein in der Kirche, jeder Fußbreit Erde auf dem Kirchhofe stand in meiner Seele mit diesen Büchern in Verbindung und vertrat die Stelle einer in ihnen berühmt gewordenen Wirklichkeit. Ich habe gesehen, wie Tom Pipes den Kirchturm hinaufkletterte. Ich habe Strap mit dem Tornister auf dem Rücken beobachtet, wie er am Gitterpförtchen im Zaune ausruhte. Und ich weiß, dass Commodore Trunnion seinen Club mit Mr. Pickles hinter der Gaststube in unserer kleinen Dorfschenke hielt. Der Leser weiß jetzt so gut wie ich, wie und was ich war, als das Ereignis eintrat, das ich jetzt erzählen will. Eines Morgens, als ich mit meinen Büchern in die Wohnstube trat, bemerkte ich, dass meine Mutter sehr erregt und Miss Murdstone sehr fest aussah und Mr. Murdstone etwas um das untere Ende eines Rohrstöckchens wickelte. Es war ein geschmeidiges und schmächtiges Röhrchen, das er, wie ich eintrat, in der Hand wog und schwebte. »Ich sage dir, Clara«, sagte Mr. Murdstone, »ich habe selbst oft Schläge gekriegt.« »Allerdings, natürlich«, sagte Miss Murdstone. »Gewiss, liebe Jane«, stammelte meine Mutter demütig, »aber meinen Sie, dass es Edward gut getan hat?« »Meinst du, dass es Edward geschadet hat, Clara?« frug Mr. Murdstone ernst. »Das ist die Frage«, sagte seine Schwester. Darauf erwiderte meine Mutter, »gewiss, liebe Jane«, und sagte weiter nichts. Mich überschlich das Gefühl, dass ich bei dem Zwiegespräche persönlich beteiligt sei, und ich suchte und begegnete Mr. Murdstones Blick. »Nun, David«, sagte er, und wieder mit jenem falschen Blick, »du musst dich heute viel mehr in Acht nehmen als gewöhnlich.« Er wog das Röhrchen noch einmal in der Hand und schwippte es wieder. Dann legte er es mit einem ausdrucksvollen Blick neben sich und nahm ein Buch zur Hand. Als Anfang war dies ein gutes Auffrischungsmittel für meine Geistesgegenwart. Ich fühlte, wie die Worte meiner Lektion wegschlüpften, nicht einzeln oder zeilenweise, sondern seitenweise. Ich versuchte, ihrer wieder habhaft zu werden, aber es war, wenn ich mich so ausdrücken darf, als ob sie Schlittschuhe anhätten und mit einer unaufhaltsamen Schnelligkeit hinwegglitten. Wir fingen schlecht an und fuhren noch schlechter fort. Ich war mit dem Gedanken eingetreten, mich heute eher auszuzeichnen, denn ich glaubte, recht gut vorbereitet zu sein, aber es stellte sich als ein vollständiges Missverständnis heraus. Ein Buch nach dem anderen vermehrte den Haufen der Rückstände und missmerzte und wendete die ganze Zeit über das Auge nicht von uns weg. Und als wir endlich zu den 5000 Käsen kamen, diesmal machte er Röhrchen daraus, wie ich mich erinnere, fing meine Mutter an zu weinen. »Clara«, rief Miss Murdstone warnend. »Ich fürchte, ich bin nicht ganz wohl, liebe Jane«, sagte meine Mutter. Ich sah, wie er seiner Schwester feierlich zuwinkte, als er aufstand, das Rohr nahm und sagte, »Jane, wir können kaum erwarten, dass Clara mit vollkommener Festigkeit den Ärger und die Qual trägt, die David ihr heute verursacht hat. Das wäre wahrhaft stoisch. Clara hat sich sehr gebessert, aber wir können kaum so viel von ihr erwarten. David, wir wollen beide hinaufgehen.« Als er mich zur Türe hinausführte, eilte meine Mutter uns nach. Miss Murdstone sagte, »Clara, Sie sind doch eine vollständige Törin«, und hielt sie auf. Ich sah, wie meine Mutter sich die Ohren zuhielt und hörte sie weinen. Er führte mich in mein Zimmer, langsam und feierlich. Ich bin überzeugt, es machte ihm Freude, die Exekution mit solchen Förmlichkeiten zu umgeben, und als wir oben angekommen waren, packte er plötzlich meinen Kopf mit seinem Arme und hielt ihn fest. »Mr. Murdstone, Sir«, rief ich, »bitte schlagen Sie mich nicht. Ich habe mir alle Mühe gegeben zu lernen, Sir, aber ich kann nicht lernen, wenn Sie und Miss Murdstone da sind. Ich kann es wirklich nicht.« »Kannst du es wirklich nicht, David?« sagte er. »Wir wollen das versuchen.« Er hielt meinen Kopf fest wie in einem Schraubstock, aber es gelang mir doch noch einmal, mich umzudrehen und ihn einen Augenblick hinzuhalten. Das war nur ein Augenblick, denn gleich darauf versetzte er mir einen schweren Schlag und in demselben Augenblick haschte ich seine Hand mit meinem Munde, fasste sie zwischen die Zähne und biss sie durch und durch. Es fährt mir jetzt noch durch die Zähne, wenn ich daran denke. Er schlug mich jetzt, als ob er mich zu Tode prügeln wollte. Über allen den Lärm, den wir machten, hörte ich sie die Treppe heraufgestürzt kommen und schreien. Ich hörte meine Mutter schreien und Peggotty. Dann war er fort und die Tür wurde von draußen verschlossen. Und ich lag fieberheiß und zerrissen und wund auf den Dielen und raste in ohnmächtiger Wut. Wie gut ich mich erinnere, als ich wieder ruhig wurde, welche unnatürliche Stille im ganzen Hause zu herrschen schien. Wie gut ich mich erinnere, als Schmerz und Leidenschaften sich legten, welch tückischer Grimm in mir entstand. Ich saß lange Zeit still da, aber es war kein Laut zu vernehmen. Ich half mir vom Erdboden empor und sah im Spiegel mein Gesicht so geschwollen und rot und hässlich, dass ich mich davor entsetzte. Die Striemen waren wund und geschwollen und ich musste aufschreien, wenn ich mich rührte, aber der Schmerz war nichts gegen mein Schuldgefühl. Es lag schwerer auf meiner Brust, als wenn ich der schlimmste Verbrecher gewesen wäre. Es fing an, dunkel zu werden und ich hatte das Fenster zugemacht. Ich hatte die meiste Zeit mit dem Kopf auf dem Fensterbrett gelegen und abwechselnd geweint, abwechselnd halb geschlafen oder gedankenlos hinausgesehen, als sich der Schlüssel im Schlosse drehte und Miss Murdstone mit Brot, Fleisch und Milch hereintrat. Das setzte sie, ohne ein Wort zu sprechen, auf den Tisch, starrte mich während der ganzen Zeit mit musterhafter Festigkeit an, entfernte sich wieder und schloss die Tür hinter sich zu. Noch lange nach dem Dunkelwerden saß ich da und grübelte, ob noch sonst jemand kommen werde. Als dies für diesen Abend unwahrscheinlich wurde, zog ich mich aus und ging zu Bette. Und hier fing ich an, mich zu ängstigen über das, was mit mir geschehen werde. Ob ich ein Verbrechen begangen hatte? Ob man mich verhaften und ins Gefängnis stecken werde? Ob man mich am Ende gar hängen könnte? Ich werde niemals das Erwachen am nächsten Morgen vergessen, wo ich mich für den ersten Augenblick froh und erleichtert fühlte und wie mich dann plötzlich wieder die aufwachende Erinnerung niederdrückte. Miss Murdstone erschien wieder, ehe ich aufstand, sagte mir mit kurzen Worten, dass ich eine halbe Stunde, aber nicht länger, spazieren gehen dürfe und ging wieder. Sie ließ diesmal die Tür auf, damit ich von der Erlaubnis Gebrauch mache. Ich benutzte die Erlaubnis, wie an jedem Morgen meiner Gefangenschaft, die 5 Tage dauerte. Wenn ich meine Mutter allein gesehen hätte, so wäre ich vor ihr auf die Knie niedergefallen und hätte sie um Verzeihung gebeten, aber ich sah während der ganzen Zeit niemanden außer Miss Murdstone. Eine Ausnahme bildete die Stunde des Abendgebetes in der Wohnstube. Dorthin führte mich Miss Murdstone, nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, und ich musste als junger Sträfling ganz allein an der Tür stehen bleiben, und ehe die anderen sich wieder erhoben, führte mich meine Kerkermeisterin mit großer Feierlichkeit wieder ins Gefängnis. Ich bemerkte nur, dass meine Mutter am allerweitesten von mir entfernt war und ihr Gesicht von mir abgewendet hatte, so dass sie mich nicht sehen konnte, und dass Mr. Murdstones Hand verbunden war. Die entsetzliche Länge dieser 5 Tage kann ich niemandem begreiflich machen. Sie nehmen in meiner Erinnerung den Raum von Jahren ein. Die Spannung, mit der ich allen Vorfällen im Hause, die sich hörbar machte, lauschte, dem Schellen der Klingeln, dem Öffnen und Zumachen der Türen, dem Stimmengemurmel, dem Tritt auf der Treppe, dem Lachen, Pfeifen oder Singen draußen, was mir in meiner Einsamkeit und Verbannung trübseliger klang als alles andere, das ungewisse Vorrücken der Zeit, vorzüglich des Nachts, wo ich in dem Glauben aufwachte, es sei Morgen, während die Familie noch nicht zu Bett gegangen war und ich noch die ganze lange Nacht vor mir hatte, die bösen Träume, die mich quälten, die Wiederkehr von Tag, Mittag, Nachmittag und Abend, wo die Knaben draußen auf dem Kirchhof spielten und ich sie vom Hintergrunde des Zimmers aus beobachtete, weil ich mich schämte, mich am Fenster zu zeigen, damit sie nicht merkten, ich sei ein Gefangener, das seltsame Gefühl, mich niemals sprechen zu hören, die schnell entschwindenden Augenblicke erleichterter Stimmung, die mit dem Essen und Trinken kamen und wieder mit ihm gingen, der Regen eines Abends mit seinem frischen Geruch, wie er immer dichter und dichter wurde zwischen mir und der Kirche, bis er und das wachsende Dunkel mich wie in Nacht und Angst und Reue zu hüllen schien, alles das scheint Jahre anstatt Tage gedauert zu haben, so lebendig und tief ist es in meiner Erinnerung eingeprägt. In der letzten Nacht meiner Haft erweckte mich ein flüsterndes Nennen meines Namens. Ich richtete mich im Bette auf, breitete meine Arme im Dunkeln aus und sagte, »Bist du's, Peggotty?« Es kam nicht sogleich eine Antwort, aber nicht lange darauf hörte ich wieder meinen Namen in einem so geheimnisvollen und schauerlichen Tone, dass ich vor Schrecken Krämpfe bekommen hätte, wenn es mir nicht eingefallen wäre, dass es durch das Schlüsselloch kommen müsste. Ich tappte bis an die Tür, legte den Mund an das Schlüsselloch und flüsterte, »Bist du's, liebe Peggotty?« »Ja, mein lieber guter Davy«, erwiderte sie, »sei so stille wie eine Maus, sonst hört uns die Katze.« Ich verstand sogleich, dass sie Miss Murdstone meinte und fühlte die Notwendigkeit der Vorsicht, denn ihr Zimmer war dicht nebenan. »Was macht Mama, liebe Peggotty? Ist sie recht böse auf mich?« Ich hörte Peggotty auf ihrer Seite des Schlüssellochs leise weinen, gleich mir, ehe sie antwortete. »Nein, nicht sehr.« »Was wird mit mir geschehen, liebe Peggotty, weißt du's?« Schule. Nicht weit von London, war Peggottys Antwort. Sie musste es noch einmal wiederholen, denn sie hatte es das erste Mal in meine Kehle hineingesprochen, weil ich vergessen hatte, den Mund vom Schlüssellocher zu nehmen und das Ohr daran zu legen. Und obgleich mich ihre Worte sehr kitzelten, konnte ich doch nichts davon verstehen. Wann, Peggotty? Morgen. »Hat deswegen Miss Murdstone meine Kleider aus der Kommode genommen?« »Sie hatte das getan, obgleich ich es vergessen hatte zu erwähnen.« »Ja«, sagte Peggotty, »Koffer.« »Werde ich Mama nicht wiedersehen?« »Ja«, sagte Peggotty, »morgen früh.« Dann legte Peggotty sich dicht an das Schlüsselloch und sprach die folgenden Worte mit solchem Gefühl und solcher Innigkeit, als jemals durch ein Schlüsselloch mitgeteilt worden ist, und schloss jeden abgebrochenen kleinen Satz mit einer raschen Pause ohne Rücksicht auf den Sinn. »Guter Davy, wenn ich jetzt nicht ganz so vertraut mit dir bin wie früher, so geschieht das nicht, weil ich dich nicht so sehr und noch mehr liebe, mein liebes Herzenspüppchen, sondern bloß, weil ich glaube, es ist besser für dich und für jemand anders. Lieber guter Davy, hörst du mir zu? Verstehst du mich?« »Ja, ja, ja«, schluchzte ich. »Mein Herzenskind«, sagte Peggotty mit unendlichem Mitleid, »ich will dir nur das sagen. Du darfst mich nie und niemals vergessen, denn ich werde dich nie und niemals vergessen. Und ich will deine Mama, Davy, so sehr in Acht nehmen, als ich dich in Acht genommen habe, und ich werde sie nie verlassen. Der Tag wird noch kommen, wo sie gern ihren armen Kopf auf den Arm ihrer einfältigen, mürrischen alten Peggotty legen wird. Und ich werde dir schreiben, gutes Kind, obgleich ich nicht mit der Feder umzugehen weiß. Und ich will. Peggotty fing an, das Schlüsselloch zu küssen, da sie mich nicht küssen konnte. »Danke, liebe Peggotty«, sagte ich. »Oh, ich danke dir, ich danke dir. Willst du mir eins versprechen, Peggotty? Willst du an Mr. Peggotty und die kleine Emily und Mrs. Cummidge und Ham schreiben, dass ich nicht so schlecht bin, als sie denken können, und dass ich sie alle herzlich grüßen lasse, vorzüglich die kleine Emily? Willst du das tun, liebe Peggotty?« Die gute Seele versprach's mir, und wir beide küssten das Schlüsselloch mit der größten Zärtlichkeit. Ich streichelte es mit der Hand, entsinne ich mich noch, als ob es ihr ehrliches Gesicht wäre, und trennten uns. Seit dieser Nacht entstand in mir ein Gefühl für Peggotty, das ich nicht recht beschreiben kann. Sie trat nicht an die Stelle der Mutter, das konnte niemand tun, aber sie füllte eine Leere in meinem Herzen aus, und ich fühlte für sie etwas, was ich für kein anderes menschliches Wesen gefühlt habe. Es war eine auch mit dem Gefühl des Komischen vermischte Zärtlichkeit, und dennoch kann ich mir nicht denken, was ich hätte tun oder wie ich den Schmerz hätte ertragen sollen, wenn sie gestorben wäre. Frühmorgens erschien Miss Murdstone wie gewöhnlich und kündigte mir an, dass ich in die Schule gehen sollte, was mich natürlich nicht so sehr überraschte, als sie voraussetzte. Sie sagte mir auch, wenn ich angezogen sei, sollte ich hinunter in die Wohnstube zum Frühstück kommen. Dort fand ich meine Mutter sehr blass und mit roten Augen. Ich eilte in ihre Arme und bat sie aus tief bewegter Seele um Verzeihung. »Oh, Davy«, sagte sie, »dass du jemanden wehtun konntest, den ich liebe. Versuche, ein besseres Kind zu sein, ich bitte dich, ein besseres Kind. Ich verzeihe dir, aber es schmerzt mich so sehr, Davy, dass du ein böses Herz hast.« Sie hatten ihr eingeredet, ich habe ein tückisches Gemüt, und das schmerzte sie mehr als mein Fortgehen. Auf mich machte es einen tiefen Eindruck. Ich versuchte, mein Abschiedsfrühstück zu essen, aber meine Tränen liefen auf meine Butterschnitte und tröpfelten in meinen Tee. Ich sah, wie meine Mutter mich manchmal anblickte und dann einen Blick auf Miss Murdstone warf und dann die Augen niederschlug oder wegsah. »Master Copperfields Koffer«, sagte Miss Murdstone, als draußen ein Wagen vorrollte. Ich sah mich nach Peggotty um, aber weder sie noch Mr. Murdstone erschien. Meine frühere Bekanntschaft, der Fuhrmann, stand an der Tür. Er nahm den Koffer in Empfang und hob ihn in den Wagen. »Clara«, sagte Miss Murdstone warnend. »Ich bin bereit, liebe Jane«, sagte meine Mutter. »Leb wohl, Davy. Du gehst um deines eigenen besten Willen. Leb wohl, mein Kind. Du wirst die Feiertage wiederkommen und ein besserer Sohn sein.« »Clara«, wiederholte Miss Murdstone. »Ja, ja, liebe Jane«, entgegnete meine Mutter, die meine Hand immer noch festhielt. »Ich verzeihe dir, mein geliebtes Kind. Gott segne dich.« »Clara«, wiederholte Miss Murdstone. Miss Murdstone war so freundlich, mich bis an den Wagen zu führen und mir unterwegs zu sagen, sie hoffe, ich werde bereuen, ehe ich zu einem schlechten Ende komme, und dann stieg ich in den Wagen, und der träge Gaul setzte sich in langsamen Schritt. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 23. November 2024.